Freunde und Freundinnen, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht, offene Show, Telefon-Talkshow. Ihr könnt hier ganz einfach bei mir anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Der erste ist heute Nacht Hartmut und der ist 28 Jahre alt. Ja, genau. Hallo. Hartmut, hi. Ich wollte dir erzählen von meiner Krise, die ich zurzeit habe und durchmache. Ich habe nämlich Probleme mit meiner Freundin aufgrund meines Berufes. Mhm. Was machst du? Ich bin Stuvierer und mache Piercing und habe demzufolge auch mit vielen Frauen zu tun, halt Damen, junge Mädels, auch attraktive Mädels. Ja. Hast du ein eigenes Studio? Ja, ja. Mhm. Also ich glaube halt so zeitweise mal hier, mal da in Studios, mache das auch mal privat, aber hauptsächlich auch im Studio. Mhm, ja. Und es ist halt so, dass ich vielen Mädels bzw. ja, auch Herren intime Piercings mache, bzw. weil die das wünschen halt den Kunden. Mhm. Und das respektiere ich und auch Tätowierungen und das findet meine Freundin halt nicht so toll. Also vor allen Dingen, weil es intime Piercings sind. Wenn du Ohrpiercing machen würdest oder Nase und Zunge, wäre es egal, oder wie? Ja, sie findet halt, dass ich in diesen extremen Beruf gewählt habe und dass sie das wird irgendwie, sie kann es irgendwie nicht vereinbaren mit ihrem, also sie akzeptiert es natürlich, weil damit verdiene ich immer mein Geld, aber es kommt halt immer wieder zu Krisen zur Zeit, ist halt so. Was, wie äußert sie sich denn? Wie sagt sie denn konkret? Oder wie, welche Kritik äußert sie konkret? Ja, sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass ich Spaß daran habe, beziehungsweise es zu meinem Lebensalltag mache, dass ich halt, dass du Frauen... Pierce und keine Ahnung. Aber ich glaube, du kannst ihr doch ganz professionell klar machen, dass das quasi wie ein Arzt ist, dass das eine Profession ist und dass es gar nichts halt mit Sex oder Erotik oder Fremdgehen zu tun hat. Ja, eben, das ist das Problem. Das ist halt immer für sie immer so ein Aufhänger, vielleicht auch irgendwie Probleme zu überzubewerten. Also ich weiß nicht, zum Beispiel meinte sie, also sie kam jetzt vor zweieinhalb Wochen, da ist es erst zum großen Crash gekommen, Clash gekommen sozusagen. Da wollte sie halt mit mir reden und ich konnte halt nicht aus dem Studio raus. Mhm. Weil du gerade bei einem Intim-Piercing warst. Richtig, und sie konnte es in dem Moment nicht akzeptieren und meinte... Hat sie das gesehen auch in dem Moment? Ja, sie wollte zu mir, aber das ist in einem sterilen Raum, da soll auch keiner jetzt reinkommen und so weiter. Und deshalb vergab es ein bisschen Stress und irgendwann bin ich halt gut entbrannt rausgegangen und habe versucht, das mal zu erklären. Mhm. Und da fing halt dann sie auch zu schimpfen. Was machst du hier? Schmeiß doch die Muschi da raus. Also sowas auch. Und das hat mich halt ziemlich belastet auch, weil... Also, wie lange seid ihr zusammen schon? Ja, so anderthalb Jahre jetzt. Anderthalb Jahre. Das ist dein Job, davon lebst du. Das ist dein Motor. Ja, klar. Ich habe das mit 18 gelernt, in kleinen Arbeit. Ich war in England. Du hast, glaube ich, gerade, Hartmut, den richtigen Hinweis selbst gegeben, dass die Ursache vielleicht ganz woanders liegt und dass sie dieses nur als Aufhänger nimmt. Weil im Prinzip, ganz objektiv gesehen, ist das völlig Banane, wie sie sich verhält. Ja, ne? Das ist dein Job. Oder hast du schon mal angebandelt mit einer Frau, die du gepierst hast, intim? Nein, also absolut nicht. Ich rede halt etwas lockerer darüber und nehme das halt im Grunde genommen ganz leger und nicht. Stell dir mal vor, die Freundin wäre mit einem Frauenarzt befreundet. Ja, das habe ich mir auch. Das habe ich auch schon als Argumente gebracht. Ja. So, was habe ich auch gebracht, aber es ist mehr so eine. Ich glaube, irgendwo anders ist der Wurm drin bei euch. Das Problem ist, dass ich erfahre, dass, okay, ob die Beziehung eventuell in anderen systematischen Fehlern leidet, das kann keiner beurteilen, aber ich glaube, das Schockierende an der ganzen Sache ist, dass ich in ihr sowas Abscheuartiges an diesem Beruf, an dieser Tätigkeit erkennen kann, die mich halt stutzig macht an den Menschen überhaupt, warum sie so diese animalischen Gedanken darin sieht. Das ist halt so. Animalische Gedanken? Ja, sie meint halt, sie findet es animalisch, wenn ich dann einen erigierten Penis mit einem Ring versehe oder Analpiercing. Vielleicht ist sie ganz einfach, ist sie ganz einfach ein bisschen verklemmt, kann das sein? Ja, das wäre mir noch lieb, aber das ist diese soziale Abscheu dagegen. Das ist, was mich irgendwie... Also Hartmut, ich kenne ja die Frau jetzt nicht und kann das nicht beurteilen. Ich kann nur jetzt aus sehr ferner und fremder Seite dir sagen, dass ich diesen Job vollkommen in Ordnung finde und dass ich diese Reaktion von deiner Freundin völlig übertrieben finde. Und das hat irgendwelche anderen Ursachen und die musst du mit ihr rausklamüsern. Ich würde mich an deiner Stelle auch gar nicht darauf einlassen, dass du da vielleicht einen Rückzieher machst, was deinen Beruf angeht. Das ist nun mal dein Job, basta. Und pass auf, das Problem ist halt, dadurch, dass wir uns verkackt haben, durfte ich auch nicht mehr bei ihr wohnen bleiben. Ich bin jetzt quasi ein Hausierer. Ich wohne bei meinem Freund. Ach du je. Auf dem Mobiltelefon. Ich höre das schon. Sag mal, ich höre das schon. Die Leitung ist nicht so ganz dolle. Ich habe einen Vorschlag. Könntest du sie vielleicht dazu bewegen, dass sie mich mal nächste Woche anruft? Ja. Das könnte ich machen. Ja, das mach. Ja, ich werde dir sagen. Das mach bitte. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, wenn ich direkt mit ihr spreche, als jetzt über dich, über sie zu sprechen. Ja, das ist ja toll. Bekehre sie bitte. Ja, ich bekehre sie. Versuch das doch zu arrangieren, dass wir Montag mit ihr sprechen können. Montag. Das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an und versuchen da einen Kontakt herzustellen, damit sie nicht extra hier tausendmal anwählen muss. Ja, alles klar. Okay, mach gut. In diesem Sinne. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, heute ist mal wieder Bildtelefontag und unser mobiles Domian-Bildtelefon ist unterwegs in Köln, im Savoy. Das ist das ehemalige 42, eine sehr berühmte Diskothek hier in Köln. Und da ist heute Nacht ein Megaschwurf, nämlich die Lesben von Köln schwurfen im Savoy. Und dort begrüße ich ganz herzlich Claudia, 20 Jahre alt. Ja, guten Abend. Claudia, wie ist die Stimmung bei euch? Ja, gut. Ich höre die Frauen schreien im Hintergrund. Ja, doch. Also hier ist es ziemlich laut und gute Stimmung. Ja. Also ist echt toll. Aber du hattest jetzt auch ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Grund, weswegen wir telefonieren. Ja, und zwar, dass ich es schade finde, dass es so... Ja, dass ich halt keine anderen Lesben kenne, die halt auch stottern. Ja. Und ja. Ich finde erstmal super Kompliment, dass du mit mir dich auch traust, jetzt hier so in der Öffentlichkeit zu reden, obwohl du etwas stotterst. Ich finde es völlig egal und wir können uns auch sehr gut unterhalten. Mir macht das überhaupt nichts aus und ich glaube, wir werden uns auch gut verstehen. Wie reagieren denn die Leute auf dich jetzt? Besonders bleiben wir mal so in der Lesben-Szene mit diesem kleinen Handicap. Also ich habe einmal eine Frau oder ein Mädel halt angesprochen in einer Dispo und ihre Reaktion war halt, dass sie mich halt fragte, ja, aus welchem Land ich denn kommen würde oder was ich halt auch schon erlebt habe, dass Leute einen auch für blöd halten und halt denken, dass dass man halt einfach dumm ist und sich nicht ausdrücken kann und sowas. Ich stelle mir sehr schwierig vor, damit immer umzugehen, mit solchen blöden Reaktionen und blöden Einschätzungen. Ja, also das war halt auch noch vor einem Jahr so, dass ich dann gar nicht mehr mit der Bahn gefahren bin und gar nicht mehr zur Schule gegangen bin und mich halt völlig zurückgezogen habe. Also mich wundert, dass gerade so auch in der Lesben-Szene, weil man ja da auch eher so das Gefühl hat, noch Außenseiterinnen zu sein, obwohl sich das Gott sei Dank alles ein bisschen lockert, dass man da auch so eher distanziert und negativ auf dich reagiert. Das wundert mich schon. Ja. Also mir kommt das auch oft so vor, so in so Lesben-Diskurs, dass die Frauen, die kommen halt irgendwie was kalt vor und halt so cool immer und das finde ich halt einfach schade. Also du merkst ja gar keinen großen Unterschied zwischen so, ich sag's mal, der Lesben-Szene und dem Rest der Welt, wie man auf die Hände, das ist völlig egal. Ja. Wie lange stotterst du schon, seit Kindesbeinen an? Also richtig angefangen hat es in der Grundschule und dann brauchte ich halt auch erstmal eine Weile, bis ich das auch akzeptiert habe und bis ich halt auch selber zu mir gesagt habe, dass ich eben auch Stottererin bin und halt auch so frei jetzt damit umgehen kann. War das nicht für dich ein Spießrutenlauf in der Schule? Kinder sind ja grausam, wir wissen das alle aus unserer Schulzeit, dass man gerne dann gehänselt wird, wenn jemand nicht so ganz normal ist, was man normal nennt. Ja, also ich war auf einer Hauptschule und da war das am Anfang so, also das ging halt eigentlich über die ganze Zeit so, dass mich halt viele nachgemacht haben und mich halt verarscht haben deswegen und dann bin ich auch gar nicht mehr zur Schule gegangen und habe mich halt völlig zurückgezogen. Gab es bei dir immer so ein Hin und Her zwischen wieder rausgehen, so in die Welt und sich zurückziehen? Du hast es gerade auch schon mal gesagt, dass du dich so der letzten Zeit manchmal auch zurückgezogen hast. Ja, also seit einem halben Jahr ist es nicht mehr so extrem, aber wenn ich halt weiß, dass ich einkaufen gehen muss oder so, dann nehme ich gerne immer noch jemanden mit, der dann halt für... An der Wursttheke sagen, genau, an der Wursttheke sagt lieber einen Pfund Hackfleisch oder sowas. Ja, das ganz genau. Was machst du vom Beruf, Claudia? Also ich gehe hier in Köln auf eine Schule für Grafik und Design und möchte halt später auch in diesem Beruf arbeiten. Bist du in irgendeiner therapeutischen Behandlung oder hast du therapeutisch an und mit dir gearbeitet, um das Stottern vielleicht in den Griff zu kriegen? Ja, als erstes war ich bei einer Sprachtherapeutin, die das am ambulant gemacht hat. Ja. Und das hat mir dann auch eine Zeit lang geholfen. Und nachdem das Stottern wieder stärker wurde, bin ich dann in die Landesklinik von Bonn gegangen. Ja. Und da war ich einen Monat lang. Und seitdem läuft es eigentlich ganz gut. Ja. Also, dass ich halt offen damit umgehen kann. Und Gibt es, kannst du sagen, in welchen Situationen du besonders stark stotterst oder wenn es dir besonders schlecht geht oder wenn du im Stress bist? Also erstmal ist es sehr stark von den Launen abhängig. Und dann auch, wenn ich halt neue Leute kennenlerne oder halt was vorlesen muss vor ganz vielen Leuten, dann komme ich schon ziemlich so. Claudia, umso mehr muss ich dir ein Riesenkompliment machen, dass du dich traust, hier vor so vielen Leuten zu sprechen. Finde ich sensationell klasse. Ganz toll. Ja, danke schön. Sag mal, ich habe noch eine Frage an dich. Du hast dich bestimmt auch jahrelang schon damit mit der Frage beschäftigt, woher kommt das eigentlich? Warum stotter ich? Kannst du da etwas über dich sagen und erzählen? Also das Problem, wieso ich stottere, das kenne ich. Aber das möchte ich halt nicht so erzählen. Ja, das respektiere ich auch. Ja, nee, ist klar. Völlig gemobbt. Aber du hast die Hoffnung, dass du noch weiter an dir arbeiten wirst und vielleicht in ein paar Jahren fast stotterfrei sein könntest. Ja, ganz genau. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, Mensch. Ja, vielen Dank. Halt, hattest du schon mal eine nette Freundin oder ist es bisher immer so? Ja. Hattest du schon, ja. Im Moment bist du aber solo. Ja, ganz genau. Im Moment solo. Also, wenn mich gerade eine hört oder sieht. Ja, also, sehr nette junge Frau. Also, ich wünsche dir einen wunderbaren Abend im Savoy. Grüß die anderen Mädels und dir wirklich alles Gute und dass du das noch mehr in den Griff bekommst. Ja, vielen Dank. Könnte ich noch jemanden grüßen? Ja, kannst du gerne. Ja, und zwar meine beste Freundin, die Annette. Weil die mir halt ziemlich viel geholfen hat und ich wollte ihr halt sagen, dass ich sie ziemlich gerne habe und auch ganz lieb habe und hoffe, dass sie noch lange so gut befreundet bleiben. Ja, wunderbar. Claudia, alles Gute. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, jetzt geht's weiter ohne Bildtelefon mit Judith. Und Judith ist 18 Jahre alt. Hallo, Domian. Judith, was ist dein Thema? Vielleicht erinnerst du dich, du hast gestern mit einer Barbara gesprochen. Und zwar 37 Jahre alt. Ja. Ging sich da um die Adoption. Ja. Ah, ja. Nein, sag es dir nicht. Darf ich kombinieren? Ja. Du bist die Tochter. Ja, richtig. Ich bin die Tochter. Also wir fassen nochmal zusammen. Barbara hat gestern erzählt, dass sie dich im Alter von anderthalb Jahren ungefähr zur Adoption freigegeben hat, weil sie in sehr problematischen Umständen damals gelebt hat. Sagen wir es mal so, belassen wir es dabei. Und sie hat gestern angerufen zu dem Thema mein schlimmster Fehler. Genau. und hat aber vor kurzem Kontakt zu dir bekommen und war ganz glücklich. Ja. Und hat dann gesagt, eigentlich war es doch kein schlimmer Fehler, weil sowas Nettes und Gutes aus dir geworden ist, mhm, und weil du es gut gehabt hast all die Jahre. Ja. Ne, so war gestern das Gespräch. Mhm, richtig. Am 30. Oktober, glaube ich, ne, habt ihr euch kennengelernt. Ja. Das hat sie gestern erzählt, ja. Ja, erzähl du doch mal von deiner Warte aus. Du hast, bist bei Pflegeeltern aufgewachsen. Jawohl. Wann hast du denn angefangen, darüber zu grübeln, wer wohl deine leibliche Mutter ist? Ich habe das mit 10 Jahren rausgekriegt. Und zwar hatte ich in meinem Zimmer ein Heft liegen, so ein Untersuchungsheft. Mhm. Kennst du bestimmt, so für die Kinder, die U1 und U2, diese Untersuchungshefte. Und da war ein Aufkleber drüber geklebt. Ja. Ja, und auf dem Aufkleber stand dann Judith und den habe ich abgerissen und habe auf einmal meinen wirklichen Namen gesehen. Also den richtigen Nachnamen, oder was? Ja, meinen kompletten Namen. Ja, ja, und daraufhin habe ich dann meine Adoptiveltern zur Rede gestellt. Und haben die gleich dann offen mit dir gesprochen oder ist erstmal abgestritten? Nein, abgestritten haben sie es nicht. Mhm. Sie haben ein bisschen was erzählt, aber auch nicht sehr viel. Das war im Alter von 10 Jahren. Genau. So, jetzt bist du 18 Jahre alt. Da waren 8 lange Jahre liegen dazwischen. Wie hast du in dieser Zeit über deine Mutter, die dich damals abgegeben hat, gedacht? So gedacht über sie habe ich mir eigentlich gar nichts. Ich wollte mir immer selber ein Bild über sie machen. Mhm. Und habe auch angefangen zu suchen und endlich habe ich sie ja gefunden. Wussten denn deine Adoptiveltern Näheres über deine Mutter? Nur aus den Akten. Nur aus den Akten. Haben die dir das denn zumindest alles erzählt, was sie aus den Akten kannten? Ja, so teilweise, aber da stimmt auch die Hälfte nicht von. Ne, weil auch die Hintergründe halt in den Akten, die drinstehen. Mhm. Ja, einziges Problem, was ich habe, meine Mutter hat mir den letzten Brief geschrieben. Mhm. Und in dem schreibt sie halt rein, dass sie halt Angst hat, jetzt noch Fehler zu machen. Jetzt in eurem neuen Kontakt? Genau, in dem neuen Kontakt. Und das ist absoluter Blödsinn. Sie war gestern eigentlich ganz begeistert, ne, dass sie jetzt Kontakt zu dir hat. Genau. Sie hat halt Angst, dass sie Fehler machen kann und dass sie sich zu sehr einmischt bei uns. Mhm. Aber die Angst braucht die gar nicht haben. Die macht es mir so einfach. Mhm. Und vor allen Dingen weiß sie gar nicht, wie lieb ich die habe. Ich hoffe sehr, dass die Barbara heute Abend zuschaut oder zuhört. Ja, ich bin auf das Video am Aufnehmen. Ah, das ist gut. Dann kriegt sie das gezeigt. Das ist gut, ja. Das ist wirklich sehr gut. Also, du findest, dass diese Sorge, die deine wirkliche Mutti hat, überhaupt nicht begründet ist. Nein. Kann man ja vielleicht auch verstehen. Ne? Sie hat, das ist ja auch eine ganz ungewöhnliche Situation jetzt für sie. Du hast ihr das verziehen, dass sie dich damals so alles gefallen hat. Du kannst das verstehen, dass sie damals in so einer Bredouille war. Ja, klar kann ich das verstehen. Mhm. Ich hätte, glaube ich, früher auch nicht anders reagiert. Mhm. Ich weiß es nicht, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Ist deine Adoptivmutti jetzt ein bisschen eifersüchtig auf die richtige Mutti? Und wie? Und wie? Ist das zum Lachen oder ist das ernst zu nehmen? Nee, das ist ernst gemeint. Mhm. Also sie ist wirklich ganz, ich weiß nicht, so ein bisschen ablehnend. Kommst du da nicht jetzt in einen Konflikt? Du hast es ja gut gehabt bei deinen Adoptiveltern. Hm. Oder nicht? Doch. Na, das kommt doch ein bisschen zögerlich. Ja, doch. Es war ganz schön. Mhm. Halt die pubertären Probleme, ne? Aber auch ziemlich streng. Aber ziemlich streng, ne? Ja. Wohnst du jetzt noch bei deinen Adoptiveltern? Nein, ich bin verheiratet, habe meinen eigenen Haushalt. Mhm. Ganz glücklich. Mhm. Du bist ganz fest entschlossen, weiter jetzt den Kontakt zu deiner richtigen Mutter aufzubauen. Ja, selbstverständlich. Und ich finde auch, liebe Barbara, wenn du jetzt zuschauen solltest oder später auf das auf Videokassette siehst, zu Beziehungen gehören auch schon mal kleine Fehler. Das ist auch ganz normal und die kann man dann auch wieder ausbügeln. Ne? Eben. Ja. Und vor allen Dingen hat sie eine ganz tolle Unterstützung von ihrem jetzigen Mann. Ja. Ist wirklich ein ganz lieber, netter Kerl. Ja. Damit klappt das schon. Judith, als du sie dann gesehen hast, zum allerersten Mal, ihr in die Augen geguckt hast, was ist da in dir vorgegangen? Ja, ich wusste ganz genau, das ist so. Das weil ist so. Vom Aussehen, wir sind uns wie aus dem Gesicht geschnitten. Aha. Ich könnte mir vorstellen, dass das für jemanden, der dann seine leibliche Mutter findet, ein ganz neues Leben ist, ne? Ja. Was da angefangen hat. Mir ist auf ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen, weil man muss nicht mehr nachdenken. Mhm. Ja, man muss nicht mehr nachdenken, wie ist sie, wer ist das. Und ihr habt euch auch richtig viel zu erzählen, ne? Mhm. Also am Tag telefonieren wir mindestens eine Stunde. Ja, so muss das auch sein. Ja. Also der Grund deines Anrufes war, das habe ich richtig verstanden, der Barbara zu sagen, dass du sie wahnsinnig lieb hast. Ganz und genau. Dass sie überhaupt keine Angst haben braucht, dass sie irgendwelche Fehler macht jetzt in dem neuen Kontakt. Richtig. Das sehe ich auch so. Liebe Judith, ich wünsche dir, deiner Familie, und jetzt, die Familie ist ja größer geworden durch die Oma, ne? Ja. Ach, stimmt, du, das hat sie gestern ja auch erzählt, dass die Oma ist, in ihrem jungen Alter von 37 Jahren. Mhm. Ich wünsche euch allen alles Gute. Dankeschön. Und noch was, das ist eine super Sendung und ich finde es klasse, wie du zuhörst immer. Vielen Dank. Das merkt man richtig. Vielen Dank, Judith. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr mit mir reden wollt, dann wählt ganz einfach 0180 5678 111 oder faxt uns 0180 5678 110. Jetzt ist Peter dran und Peter ist 29 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Peter, guten Morgen, was ist dein Thema? Guten Morgen. Ja, bei mir geht es um Folgendes. Ich habe das Problem, das passt eigentlich zum Thema, was du mal vor einigen Wochen in deiner Sendung hattest. Da ging es um das Thema plötzlich behindert. Ja. Und zwar ist das eigentlich eine relativ geringe Behinderung, aber mich belastet sie ungeheuer. Und zwar bin ich über Nacht farbblind geworden. Über Nacht farbblind geworden? Einfach über Nacht. Wie ist denn sowas möglich? Ich bin nachts oder abends ganz normal ins Bett gegangen, nichts ahnt, bin auch ein sehr guter Schläfer und ich habe wohlgemerkt in der Nacht, dass irgendwelche Blitze, ich gesehen habe, aber das habe ich nicht weiter beachtet. Man träumt ja manchmal auch schlecht. Also die gingen durchs Gehirn, die waren nicht wirklich draußen, die Blitze? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, vielleicht hat es damit was zu tun. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Jedenfalls, und als ich dann morgens aufwachte, konnte ich auf einmal nur noch schwarz-weiß sehen. Ach. Was hast du da gedacht? Panik? Erstmal habe ich gedacht, ich bin noch gar nicht richtig wach. Ich dachte mir so, weiß ich nicht, irgendwie träume ich das nur alles. Mhm. Nur als mir das dann bewusst wurde, da habe ich tierische Panik gehabt. Ja. Und ja, bin ich dann natürlich auch zum Arzt gegangen. Sofort dann? Sofort, heute Morgen. Und der hat mich erstmal zum Neurologen überwiesen und der dann zum Augenarzt. Mhm. Und die konnten aber nichts feststellen. Ja, und das Problem ist jetzt halt eben, dass ich eben in eine Fachklinik soll und ich mich dagegen sträube. Wie lange ist das jetzt her? Ja, das ist ungefähr so 3-4 Wochen her. 3-4 Wochen. Mhm. Und du hast alle möglichen Untersuchungen auch neurologisch über dich ergehen lassen? Natürlich. Und du sollst in was für eine Fachklinik jetzt? Ja, in eine Fachklinik in Heidelberg, wo halt eben dann nur speziell, die halt eben für Augenkrankheiten spezialisiert sind. Haben denn die Ärzte irgendeine Mutmaßung geäußert, was es sein könnte, woran es liegen könnte? Ja, also das ist wahrscheinlich psychisch bedingt, weil ich sehr viel Stress zurzeit habe und ich auch in diesem Jahr wirklich einige Tiefschläge erlitten hatte. Da hat sich der Körper wahrscheinlich irgendwann mal gegen gewehrt, denke ich mal. Also man vermutet, dass es keinen somatischen Hintergrund hat, keinen organischen. Also keinen organischen. Ja. Hat sich denn der Zustand in den letzten Wochen verändert oder ist es genau gleichbleibend, wie als du da morgens aufgewacht bist? Also es ist eigentlich gleich geblieben, es stagniert. Mhm. Und ich habe manchmal Phasen, da komme ich gut damit klar, aber manchmal, weiß ich nicht, bin ich sowas von deprimiert, dass ich wirklich sage, da ist kein Sinn mehr. Ja, also ich kann auch sehr, sehr, sehr gut verstehen, dass man da in größte Ängste gerät und auch, wie ich gerade sagte, in Panik gerät. Und man malt sich wahrscheinlich die schlimmsten Dinge aus, ne? Dass man vielleicht irgendwann, gar nicht mehr sehen kann oder dass plötzlich noch was anderes passiert. Ja, aber weißt du, ich habe auch wieder Hoffnung, dass ich mir sage, so schnell wie es gekommen ist, dann geht das auch wieder so schnell. Mhm. Weil vielleicht, wenn ich ein glücklicheres Leben führe, geht es mir dann vielleicht besser. Sag mir doch mal nur ein paar, wir müssen das ja nicht großartig erörtern, ein paar Stichworte, warum es dir so schlecht geht. Ja, also ich habe im Juni meine Freundin verloren, die ist an Krebs verstorben. Mhm. Dann habe ich sehr viel Stress mit Arbeit und Studium. Mhm. Ja, und halt eben habe ich dann vor dieser Zeit, also ungefähr 2-3 Tage vorher, halt eben meine Traumfrau kennengelernt, aber die wollte nichts von mir wissen. Mhm. Also das da ist ja nun mit runtergezogen. Ja, also da hast du ja nun wirklich einiges erlitten in den letzten Monaten. Ja. Und da würde uns nicht wundern, dass da der Körper irgendwie reagiert und dass da so etwas passieren kann. Ja. Weißt du, wenn ich zum Beispiel, ich fahre jetzt ja auch wieder Auto. Und ich meine, es ist insofern nicht schlimm, wenn ich vor einer Ampel stehe. Ich weiß ja, das rote Licht, das ist oben, gelb ist in der Mitte, grün ist unten. Von daher gesehen geht das ja noch. Ich muss halt eben nur jemanden dabei haben, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Kleidung kaufe. Sag mal, Peter, diese Altersgeschichten sind misslich, das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt geht es ja hauptsächlich um die Frage, du hast es gerade ja auch so gesagt, der Behandlung unter Untersuchung in der Klinik. Mhm. Warum sträubst du dich dagegen? Ja, weil ich zurzeit halt eben nicht abkömmlich bin. Also ich bin, ich, ich, ich muss halt eben für verschiedene Leute da sein und die kann ich jetzt nicht alleine lassen und ich möchte einfach... Darf ich dich fragen, für wen du so dringend da sein musst, dass du deine eigene Gesundheit jetzt damit gefährdest? Ja, das ist ja eine längere Geschichte, aber es gibt da einige Freunde, die sind auch sehr suizidgefährdet und ich versuche dann halt eben für sie da zu sein. Kann es sein, dass du dich vielleicht zu sehr auch um andere Leute kümmerst als um dich selbst und du dabei vor die Hunde gehst? Ja, ich sag das jetzt mal so ganz platt, weil... Das erscheint mir schon seltsam, wenn du sowas hast. Und ich finde es wunderbar, wenn du dich um deine Freunde kümmerst. Aber jetzt geht es ja auch mal darum, dass du da richtig zur Sache, dass du gesund wirst. Ja, ich habe das ja auch vor, aber ich möchte da auch nichts überstürzen. Weil wenn ich so einen Klinikaufenthalt vor mir habe, dann muss ich mir dafür auch Zeit nehmen. Und dann bin ich ja erstmal für einige Zeit abwesend. Also ich habe diesen Klinikaufenthalt ja so verstanden, dass du da erstmal wirklich rundherum durchgecheckt wirst. Richtig, genau. Ja. Und da werde ich mit Sicherheit stationär verbleiben müssen, weil ich komme aus dem Ruhrgebiet und Heidelberg ist ein... Peter, wir kennen uns überhaupt nicht. Ich kann nur so spontan dir erwidern, dass ich finde, dass du kannst ja dafür sorgen, dass sich irgendwie andere Leute um deine Freunde kümmern. Ich finde, dass du so schnell wie möglich dich um dich kümmern solltest. Dass du diesen Klinikaufenthalt antreten solltest und vielleicht begleitend dazu auch eine psychotherapeutische Behandlung einfädeln solltest. Mhm. Hast du bestimmt noch nicht, ne? Nein. Denn wenn es, und das könnte ja durchaus sein, und wenn die Ärzte auch schon so eine Vermutung geäußert haben, dann bist du vielleicht unter Umständen besser bei einem Psychiater, Psychologen aufgehoben, als denn in der Klinik. Aber es ist gut, wenn das erstmal alles abgeklärt wird, ob es wirklich keine körperliche Ursache hat. Ja, kümmer dich mal erstmal um dich selbst. Du hast so viel erlitten dieses Jahr, wenn du deine Freundin verloren hast. Das ist ja ein ganz entsetzlicher Tiefschlag. Ja, das ist wahr. Und das Schlimme ist, an ihrem 30. Geburtstag ist sie auch noch verstorben. Also das war schon sehr heftig. Ich möchte dich wirklich sehr, sehr ermutigen. Ich kenne den gesamten Zusammenhang jetzt nicht, in dem du erlebst, aber du bist jetzt erstmal wichtiger. Kümmere dich um dich. Wenn du irgendwann noch kranker wirst, dann kannst du deinen Leuten überhaupt nicht mehr helfen. Ja, aber andererseits sage ich mir, ich habe in der Sinne schon so viele schlimme Schicksale gehört, dass das eigentlich noch Peanuts, sage ich mal. So, es geht mir körperlich soweit sonst gut. Peter, das kann ja sein, aber nimm das doch mal als Warnsignal, als sehr ernstes Warnsignal deines Körpers. Wenn du jetzt weiter nichts veränderst in deinem Leben und nichts gegen die Lebensumstände tust, in denen du lebst im Moment, vielleicht wird es dann noch viel schlimmer demnächst. Nimm es verdammt ernst, das ist ernst zu nehmen, das ist nicht nur Peanuts. Es gibt immer schlimmere Sachen, da hast du völlig recht. Aber ich würde das schon verdammt ernst nehmen. Gibt es denn eigentlich auch irgendwelche Selbsthilfegruppen, die auch mal so etwas erlitten haben, dass man vielleicht mit gleichgesinnten Erfahrungsaustausch... Also das weiß ich nicht genau, aber da würde ich jetzt vorschlagen, dass du mit meiner Psychologin, mit der Annette, noch ein paar Worte sprichst. Mhm. Ne, das können wir doch so machen. Ja, okay. Verfahren kennst du, du legst auf und du wirst gleich von uns, von Annette, wieder angerufen. Okay. Ja? Domian, ich habe noch eine Frage. Ja. Hattest du jemals in deinem Leben schon mal einen Bart getragen? Ja, habe ich. Ein Vollbart oder ein Schnäuzer? Ja, ein Vollbart eher. Ein Vollbart? Ja, warum fragst du das? Ja, weil ich mich das mal interessiert hätte. Ja, das habe ich vor vielen Jahren in Gummersbach mal, ja. Ja, sehr gut. Ja, also dir wünsche ich alles Gute, Peter. Ja, und danke. Kümmere dich um dich selbst und du wirst gleich von uns nochmal angerufen. Okay, danke schön. Ne? Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. So, jetzt haben wir wieder mal ein Bildtelefon. Wir schalten ins Kölner Savoy. Dort schwufen die Lesben. Und dort ist auch Katja jetzt. Katja ist 22 Jahre alt. Ja, richtig, Domian. Hallöchen. Hallöchen. Amüsierst du dich? Hi. Ja, na logisch. Wenn du wüsstest, was hier für eine Stimmung ist. Also du willst platzen. Wie viele Mädels sind denn da? Ja, ich habe leider nur zwei Hände. Also ich kenne den Laden, es ist ein recht großer Laden und wenn der voll ist, dann sind da viele Frauen. Ja, auf jeden Fall. So kann man es sagen. Aber viele nette Frauen. Es sind nur Frauen da, ne? Ja, nur Frauen. Also ich weiß nicht, also vorhin habe ich jemanden gesehen, der war ziemlich verkleidet eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das sah fast so aus, als wenn es mal ein Mann gewesen wäre. Ja. Und wäre natürlich klasse, ne? Finde ich also ziemlich witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn... Also ein Mann ist auf jeden Fall da, das ist der Roland Lohr, das ist mein Mitarbeiter, der das mobile Telefon da aufgestellt hat, das Bildtelefon. Ja, stimmt, den muss man sich hier auch ganz doll loben, ne? Das ist schön. Katja, was ist dein Thema? Genau. Ja, mein Thema ist der heißeste One-Night-Stand, den ich jemals erlebt habe. Erzähl ihn uns. Ja, ganz faszinierend eigentlich. Und zwar, ich habe vor 2 Jahren in Hamburg gelebt. Ja. Und ich habe dort eine Frau kennengelernt, sie lief mir einfach so über den Weg, wie Gott so wollte. Und ich fand diese Frau einfach nur, boah, super klasse. Und sie hatte sowas von eine erotische Ausstrahlung, dass ich also nichts anderes konnte, als an diese Frau denken und, oh, ich weiß nicht. Und sie hat einfach sowas Besitzergreifendes ausgestrahlt. Mhm. Ja, und diese Frau war zufälligerweise auch eine SM-Lesbe. Ja. Das heißt, ich habe dort das erste Mal in meinem Leben Erfahrungen im SM-Bereich sammeln können. Ja, wie ist es denn überhaupt dann zur Sache gekommen? Ja, ganz einfach. Ich habe mich ganz schrecklich in diese Frau verliebt und wie Gott es so wollte, sie auch in mich. Mhm. Und sie meinte dann so, als wir irgendwann mal abends kuscheln auf der Couch lagen, hör mal Schatzi, ne, wie schaut's aus? Wie wär's denn mal? Du weißt, dass ich auf SM stehe. Und wenn du Lust dazu hast und bereit dazu bist, dann zeige ich dir, was es sein kann, wie lustvoll Schmerz sein kann. Also du hattest diesbezüglich da überhaupt keine Erfahrung? Überhaupt nein. Nicht. Nein. Was hat denn diese Frau mit dir gemacht? Ja, sie hat mir also... wir können ganz offen reden hier, wir sind unter uns. Ja, das weiß ich, ja, ne? Ja. 3,5 Millionen Zuhörer oder so, was soll's. Ne? Ist ja egal, ist ja keiner. Ja, es war ganz spannend. Also ich habe dann gesagt, na gut, okay, ich lasse mich drauf ein, ich möchte das auch sehr gerne machen. Mhm. Ja, und dann fing sie also an, es war also ein dunkler Raum, ein sehr, sehr dunkler Raum, ziemlich düster. In einer Ecke schimmerte irgendwie so ein Teelicht oder wie auch immer, was das sein sollte, keine Ahnung. So, und sie hat mich ans Bett gefesselt. Mhm. Ja, und das fand ich ja schon mal ziemlich toll, weil so Fesseln und so weiter, ja. Das kann ja sehr, sehr spannend sein. Nur als sie dann diese Gurte, diese Ledergurte etwas fester zog, wurde mir dann doch schon ganz anders. Mhm. Ne? Warst du nackt? Kribbeln in der Magengegend. Warst du nackt? Bitte? Warst du nackt? Ja, ich war nackt. Mhm. Ja, ich war also ihr völlig ausgeliefert, weil sie hat mich also so gefesselt, dass ich mich wirklich kein Stück bewegen konnte. Ja. Hat sie dich dann auch... links noch rechts. Hat sie dich auch gepeitscht dann? Nee, das Gott sei Dank nicht. Was hat sie denn gemacht? Du warst mit ihr machen. Also du warst dann... Wir stellen uns das alle vor. Die liebe Katja lag dann gefesselt an allen Vieren, nackt auf dem Bett. Ja. Und was passierte dann? Ja, genau. Ja, dann passierte also Folgendes. Also ich habe die ersten Erfahrungen mit Kerzen gesammelt. Mhm. Und ich wusste eigentlich gar nicht, wie geil eigentlich Kerzenwachs sein kann. Ja, und sie ließ diesen Kerzenwachs also wirklich über meinen ganzen Körper träufeln. Und ich fand es sowas von geil. Also ich war also sowas von scharf, kann man wirklich schon fast sagen. Also es hat dir nicht wehgetan. Das hat mich fasziniert. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ja, es war also wirklich super toll. Also wirklich, also jeder, der jetzt hier zuhört, sollte also wirklich unbedingt mal Kerzenwachs ausprobieren. Ne? Ja. Bitte nur mit Teelichtern, versteht sich von ganz alleine. Warum nur mit Teelichtern? Warum? Ja, weil die einfach besser tropfen. Achso, die tropfen besser. Ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Teelichter zu Hause. Das sollte ich vielleicht heute Nacht mal ausprobieren. Was geschah weiter? Wir fiebern. Aber Domian, eine Sache noch. Ja. Ich meine, wenn du die Teelichter ausprobierst, ja. Dann versuch mich, sie einzuführen. Die kriegt man schlecht wieder raus. Ich habe noch nie Teelichter eingeführt. Wo denkst du hin? Also man beträufelte dich dann, also Frau beträufelte dich dann mit Wachs. Was dann? Und so weiter. Also sie fing dann an, mich so leicht zu schlagen und zu tätscheln. Und ich sagte, oh, nee, lass das mal lieber, das ist nicht so mein Ding. Ja. Und dann hat sie zu mir gesagt, hey, Kleine, wie schaut's aus? Wie wär's? Wir drehen den Spieß um. Du spielst jetzt die dominante Frau. Mhm. Ja, und du machst das, was du mit mir willst, was du vorhast, was du willst. Ja. Und ich lasse mich bei dir gehen. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ich probiere es aus. Nur das ganze Kuriose an der ganzen Sache war, diese Frau kam also nicht eher zum Orgasmus, bis ich ihr auf Deutsch gesagt ins Maul gehauen habe. Ja. Und das war meine Erfahrung mit SM. Das stelle ich mir schwierig vor. Wenn man noch keine Erfahrung mit diesen Dingen hat und wenn man dann richtig zuschlagen soll, ist dir das leicht von der Hand gegangen? Nee, überhaupt nicht. Aber du hast es gemacht. Ja, klar, sicher. Ich wollte ja wissen, wie es ist. Hat die Katja, hat dich das dann auch sexuell erregt, dieses Schlagen? Naja, es geht so. Ne? Also wenn ich richtig wütend auf diese Frau gewesen wäre, wahrscheinlich schon. Ja. Aber da ich diese Frau geliebt habe, fiel es mir etwas schwer. Ja? Nur als ich dann merkte, dass sie irgendwo in Ekstase war und ich dachte, oh Mensch, jetzt kannst du doch wirklich mal so drauf loshämmern, wie du willst. Mhm. Und dann habe ich das auch getan. Es war zwar schön, aber irgendwo hatte ich hinterher ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ehrlich? Ja, wirklich. Mhm. War es für dich jetzt buchst du das ab unter kuriose oder interessante Erfahrung, interessantes Experiment? Oder gab es war ja nur ein One-Night-Stand, gab es diesbezüglich noch Wiederholungen? Ich würde sagen, eine Wiederholung wird folgen, ne? Aha, mit der gleichen Frau, mit derselben Frau? Nein, leider nicht. Ich wohne ja jetzt in der Nähe von Köln, ne? Gott sei Dank. Aber hier gibt es ja auch Frauen, die so drauf sind. Ja, ganz genau. Aber so eine Frau habe ich eigentlich gar nicht, sondern ich habe eigentlich eine ziemlich in Gänsefüßchen gesetzte normale Freundin. Ja. Und ich habe ihr von meiner sexuellen Fantasie erzählt, die also auch ziemlich spannend ist, die also auch in diesen Bereich reinfällt. Und ich werde sie schon dazu bringen, dass sie das unbedingt mit mir ausprobieren. Ist die Freundin heute Abend auch? Ja, nicht Ist die Freundin heute Abend auch dort im Savoy? Ja, sie ist da. Es könnte ja sein, wenn ihr beiden euch wunderbar heute amüsiert und vielleicht auch ein Gläschen Champagner zu viel trinkt, dass heute Nacht bei euch zu Hause noch die Post abgeht und die Peitsche knallt. Die Peitsche wird nicht knallen, aber vielleicht der Gürtel, obwohl der eigentlich ein bisschen kurz ist. Hast du denn überhaupt so Accessoires zu Hause? Ich sag mal, die Accessoires kann man sich machen, ne? Stimmt, ja. Also Wäscheklammern gibt's, Wäscheleinen gibt's, es gibt Schals, es gibt Gürtel, Leder ist natürlich sehr, sehr, sehr interessant. Was gibt's noch? Ja, Kerzen hat sowieso eigentlich jeder im Haus. Ja. Könnte ja mal sein, dass eine Sicherung durchbrennt und so weiter und so fort. Also ich merke schon, du bist heiß drauf und es könnte vielleicht passieren. Auf jeden Fall, Domian. Liebe Katja, dann wünsche ich euch, euch allen noch eine schöne Nacht. Und nett, nett, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Ja, fand ich auch. Okay. Tschüss, Katja. Bis dann mal irgendwann. Ja, bis dann. Ciao. Ciao. So, jetzt haben wir 1.36 Uhr. Wir haben 6 Minuten überzogen. Eigentlich seit 6 Minuten hätten wir eine Pause machen müssen. Jetzt machen wir sie ganz schnell. Wir machen jetzt unsere Musikpause. Ihr Lieben, 1.37 Uhr, 23 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute könnt ihr mich wieder ganz einfach anrufen, so zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180 567 8111. Und bevor es jetzt weitergeht, gibt's mal wieder eine Domian-Postecke. Und die ersten beiden Schreiben beziehen sich auf die gestrige Sendung. Und zwar auf meinen ersten Anrufer, den Lothar, der seine Freundin vor 20 Jahren umgebracht hat. Es schreibt Hans-Dieter Schmidt aus Bremerhaven an das Domian-Team. Herr Domian maßt sich in selbstüberschätzender Weise an, hinsichtlich des eben angesprochenen Tötungsdeliktes zu urteilen. Tatsächlich unterscheidet das Strafrecht die verschiedenen Tatbestände. Zu Recht ist der Gesetzgeber über Jahrzehnte hinweg bei dieser Differenzierung geblieben. Ich bitte um diesbezügliche Richtigstellung in Ihrer Sendung. Und dazu weiter auch noch Kurt aus Frankfurt. Er sagt und schreibt, hallo Domian, ich bin 53 Jahre und sehe deine Sendung sehr oft. Bis jetzt gab es nie etwas zu bemängeln. Heute hast du allerdings aus meiner Sicht einen Fehler begangen. Dieser Mensch war sehr verzweifelt und du hast ihn abgekanzelt, als wäre er der letzte Dreck. Also, ich gebe zu, dass ich gestern zu emotional reagiert habe. Ich habe besonders emotional reagiert, nachdem der Anrufer erzählt hat, wie er seine Freundin umgebracht hat. Und natürlich, dieses gibt es gar nicht zu diskutieren, gibt es zu unterscheiden, gilt es zu unterscheiden zwischen Mord, zwischen dem Tatbestand des Mordes und des Totschlages. Da gibt es gar nicht zu diskutieren. Ich habe gestern sehr subjektiv reagiert und überreagiert, wie ich auch finde, im Nachhinein. Und bitte das zu entschuldigen. So, dann habe ich einen Trauerbrief bekommen. Und zwar von Renate. Und Renate schreibt, lieber Domian, auch du erhältst einen Trauerbrief von meiner herzensguten Mutti. Denn oft hat sie von dir gesprochen. Wenn sie nachts nicht schlafen konnte, ist sie aufgestanden und hat sich deine Sendungen angesehen. Sie hat sogar versucht, einmal dich anzurufen. Wir wussten zunächst nichts von alledem. Als sie es mir erzählte, habe ich ihr dein Buch geschenkt. Du hast meiner Mutti mit deiner Sendung viele erfüllte Stunden geschenkt. Dafür danke ich dir herzlich. die Mutti, das ist die Erna, die 82-jährige Erna. Ich bedanke mich sehr für diesen Brief und möchte der Familie mein Beileid ausdrücken. Dann ein Brief von Jan aus Kamp Lindfort. Und der Jan schreibt: Lieber Jürgen Domian, mein Name ist Jan Paulus. Ich bin 14 Jahre alt und ein riesiger Barbara Streisand-Fan. Außerdem bin ich einer deiner treuesten Zuhörer. Deine Sendung ist einfach super. Dennoch muss ich Kritik üben. Deine Pausenmusik ist nicht so richtig schön, mit Verlaub. Deswegen habe ich dir eine Kassette mit den schönsten Barbara Streisand-Liedern mitgeschickt. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diese Lieder auch einmal spielen würdest. Lieber Jan, das geht leider nicht. Wenn ich das jetzt beginne hier, wenn wir damit anfangen, dann schicken alle Zuschauer und alle Zuhörer ihre Lieblingsmusik und bitten darum, dass ich die mal hier spiele. Ich habe mich sehr über die Kassette gefreut. Ich mag Barbara Streisand auch sehr gern und höre sie mir privat an. Aber ich glaube, es ist doch besser, wenn wir bei dieser eher neutralen Musik bleiben, wenn sie dem einen oder anderen auch mal auf die Nerven geht. Aber es ist ja halt nur eine Minute. Also belassen wir das mal dabei. Dann ein Brief von Daniel, 23 Jahre alt. Hallo Jürgen, ich schreibe aus dem Knast. Vielleicht hast du ein oder zwei Worte übrig für die Leute, die nicht so ganz unschuldig, also die schuldig in Haft sind. Denn viele von uns sind eigentlich ganz lieb und friedlich. Doch weil die Umstände es nicht anders zuließen, kriminell geworden. Jedenfalls hast du, Domian, im Knast eine große Fangemeinde. So auch in der JVA Wuppertal. Deine Sendung gibt uns die Chance, über die Mauer hinaus in die Gesichter der Menschen zu sehen. Die Freude, Trauer, Wut oder Angst mit dir und den Menschen, die dir zuhören, zu teilen. Das tut gut, denn es ist ein Einblick ins Leben, so wie es ist, auch wenn wir nicht daran teilnehmen können. Ich bedanke mich sehr für diesen Brief. Hier steht noch drunter: Schöne Grüße an dich und dein Team vom Domian Fanclub JVA Wuppertal. Also die ein, zwei Worte will ich wirklich gerne sagen, denn ich weiß um die Probleme, die Umstände und die Sorgen und Nöte von Leuten im Knast, da ich, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, viele Jahre ehrenamtlich in einer Knastkontaktgruppe gearbeitet habe. Also ganz liebe und herzliche Grüße in die JVA Wuppertal und überhaupt an alle Knackis, die uns jetzt zuschauen und zuhören. Und der letzte Brief von Rolf aus Hamburg. Lieber Domian, stell dir vor, wir haben ein wunderbares Baby bekommen. Es ist ein Junge. Und da wir, meine Frau und ich, große Fans deiner Sendung sind, hatten wir beschlossen, den kleinen Demian zu nennen. Auf dem Amt sagte uns dann ein sehr netter Beamter, ohne etwas von uns und unserem Fernsehhobby zu wissen, Zitat: Ach, nennen Sie ihn doch gleich Domian, dann denkt man immer an diese tolle Nachtsendung. Und weißt du, wie unser Kleiner heute heißt? Er heißt Domian. Das finde ich sehr schmeichelhaft und sehr nett. Schöne Grüße nach Hamburg an Rolf, an den kleinen Domian und an die Frau von Rolf. Alles Gute zurück. So, ihr Lieben, das war die Domian-Postecke. Jetzt geht's weiter mit Thomas. Und Thomas ist 18 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Ja, dein Thema. Dreiecksbeziehung. Dreiecksbeziehung. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, vor ein paar Wochen haben wir angerufen, schon mal. Erzähl mal kurz die Geschichte. Ja, also, wir rufen immer so viele Thomas an, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, in einer Dreiecksbeziehung halt, also zwei Jungen, ein Mädchen, noch der Stefan und die Biene. Ah, ich weiß. Und Stefan ist bisexuell? Genau. Du bist eine alte Heterosocke? Ja, nicht mehr. Nicht mehr. Und ich habe euch damals ermutigt, oder dich ermutigt, sich doch vielleicht auch mal auf so einen kleinen bisexuellen Ausritt da einzulassen. Ja. Ne? Weil Stefan, das er gerne machen würde? Ja, der ist jetzt auch mit dem Telefon drin. Stefan, hi. Hi. Es spannt mich bitte nicht auf die Folter. Was ist geschehen? So einiges. Sagt Stefan. Jo. Also wir hatten am letzten Wochenende eine kleine Party hier. Ja. So der Martini-Markt nennt sie das. Das ist so ein Dorffest. Mhm. Ja, und da waren wir wohl alle ein bisschen angeheitert, sagen wir mal. Ihr drei. Ja, und da hat sich das so ergeben, weil halt der Thomas sehr zentral wohnt, dass wir da alle bei ihm geschlafen haben, ja. Und da ist es halt so. Also da, ihr drei habt dann bei ihm geschlafen? Richtig. Ja. Und was ist dann passiert, wenn ich fragen darf? Ich darf fragen. Ja, klar. Thomas, was ist passiert? Ja. Du lagst also mit Stefan und Biene im Bett? Ja. Ja, und dann? Und dann haben wir halt so, also Biene lag in der Mitte. Mhm. Und dann haben wir uns halt, so wie du auch meintest, zuerst so ein bisschen auf Biene konzentriert. Mhm. Ja, und dann halt noch ein bisschen weitergegangen mit den Händen. Das heißt, ihr beiden Jungs habt euch auch angefasst? Ja, genau. Ging das auch von dir aus, Thomas, oder hast du dich erstmal von Stefan anfassen lassen? Ja, also zuerst habe ich mich anfassen lassen, aber mhm. dann bin ich auch weitergegangen und habe auch Stefan gestreichelt. Ja, und wie hast du dich dabei gefühlt, Stefan? Ja, zuerst, also natürlich ungewohnt, aber doch ganz gut. Und habt ihr dann beide mit Biene geschlafen? Ja. Und gab es dann auch einen sexuellen Kontakt zwischen euch Jungs? Also indirekt, das war mehr also petting-mäßig. Also naja, immerhin. Also, ja gut, ich war auch sehr erstaunt, dass Thomas halt so, also Thomas, so gewandelt hat, sag ich mal. Thomas, du hast Stefan an den entscheidenden Stellen angefasst. Ja. Ja, das ist ein ungewöhnliches Gefühl, ne, wenn man das zum ersten Mal bei einem Mann macht. Ja, ziemlich ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich, ne. Ja, und dann war die Nacht rum. Irgendwann wacht man dann morgens auf und ist vielleicht ein bisschen verkatert. Wie habt ihr euch dann gefühlt? Erste Frage ist an Thomas. Ja, also ich habe mich eigentlich gut gefühlt, weil ich also das dann doch ausprobiert habe und es mir gut gefallen hat. Das ist spektakulär, weil wir, als wir letztens miteinander gesprochen haben, hast du dich so gesträubt dagegen, ne? Und hast gesagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und ich habe nichts Schwules, nichts Bisexuelles an mir. Ich finde Stefan nett, aber das ist aber dann auch mehr so eine platonische Sache. Und jetzt erzählst du das so. Ja, also du hast auch hauptsächlich da... ich bin der Kuppler. Genau. Ja. Na, du hast gesagt, also ja, du brichst ja auch keinen ab. Nee, man kann es mal ausprobieren. Ne? Hinterher ja, weiß man, ist genau. Schlauer. Ja, Mensch, das ist ja, der Stefan für dich, ist das ja auch grandios jetzt, ne? Ich hab's nie erwartet von ihm, echt, weil, ja. weil er halt seine Meinung halt, also er hat zwar immer gesagt, er wäre nicht abgeneigt, aber irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen, dass das wirklich ernst meint, dass mehr so Laberei wäre. Und da habe ich das erst auf den Alkohol geschoben, aber am nächsten Tag hat er dann noch dazu Stand, ja. er natürlich recht begeistert. Der Alkohol hat euch natürlich ein bisschen gelockert. Ja, ne? Ja, kannst du so sehen. Mal ja. eine positive Seite des Alkohols. Ja, kann man so sagen. Habt ihr beiden Jungs euch auch geküsst? Ja, ein bisschen. Also, noch nicht mit Zunge. Nee, nicht mit Zunge. Kann ja noch kommen. Naja. Thomas, soll sich das jetzt wiederholen? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt für eure Dreiecksbeziehung super toll, ne? Auf jeden Fall, ja. Jetzt besteht ja eine richtige Gleichwertigkeit, ne, von allen Seiten. Biene wird verwöhnt von zwei Jungs, die beiden Jungs mögen Biene, die beiden Jungs mögen sich. Ja. Das ist ja eine tolle Sache. Ist ganz selten. Ich kenne kaum Leute, die das praktizieren. Ich kenne niemanden im Moment, der das praktiziert. Ich habe vielleicht ein, zweimal sowas gesehen oder mitbekommen. Ja, so. Also ihr kennt wahrscheinlich auch niemanden, ne, sonst. Nee, okay. Also weil wir auch ziemlich jung sind. Ja. Also Biene ist 16 und ja. das ist ziemlich ungewöhnlich. Stefan, wie alt bist du? 18. Auch 18. Ach, Stefan, ich bin 19. Ja, ja. Das finde ich sehr nett, dass ihr euch nochmal gemeldet habt. Dann. Ja, schönen Dank nochmal. Du hast uns da ein bisschen in die Wege geleitet. Ja, ja klar. Danke. Freue ich mich. Klar. Alles für die Liebe. Ja. Ihr beiden, ihr grüßt mir wieder mal Biene. Machen wir. Ne? Und ich wünsche euch weiterhin in eurer Liebesbeziehung alles Gute und viel Glück. Ja, danke. Domian, ich habe noch eine Frage. Ja. Und zwar mit dem 15-jährigen Mädchen, was letztens da war, was von ihrem Onkel vergewaltigt wurde. Ja, ja. Da ist die Polizei am Ermitteln. Die Polizei hat sich damals eingeschaltet, das habe ich vorige Woche ja auch schon gesagt. Und die genauen Einzelheiten wissen wir noch nicht. Und das muss mit der Polizei abgestimmt werden, was wir in der Öffentlichkeit sagen dürfen. Ihr könnt nur beruhigt sein, dass die Polizei den ganzen Fall übernommen hat. Und das war auch nötig, weil es so gravierend und so schwer alles war. Ja. Und ich kann nur wirklich auch hoffen, dass dieses Mädchen noch relativ angenehme letzte Monate hat in ihrem Leben. Es war so schlimm und so dramatisch. Jo. Ihr beiden Süßen. Bis dann mal. Tschüss zusammen. Okay, ja, mach's gut. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich ganz herzlich. Nee, begrüße ich nicht. Sie oder er haben aufgelegt. Hat aufgelegt. Franziska, 24 Jahre alt. Ja, hallo. Franziska, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich habe folgendes Problem. Ich bin transsexuell. Mhm. und habe schon seit 2 Jahren eine Hormonbehandlung hinter mir und bin jetzt in 2 Wochen soweit und lasse mich in Belgien operieren, also nicht total, sondern nur die Brust vergrößern, also Implantate einsetzen und ja, folgendes Problem, meine Mutter weiß zwar von einigem, aber halt nicht von allem und ich muss das jetzt irgendwann sagen, dass ich halt diese Dinger da reinbekomme. Also nochmal, du lebst im Moment noch im Körper eines Mannes. Ja klar, ich werde auch wahrscheinlich die Totaloperation nicht über mich ergehen lassen. Also und du möchtest ja jetzt die Brüste anoperieren lassen quasi? Ja. Warum nicht die Totaloperation? Ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, mit Operierten, mit Transen, die halt ihr ganzes Leben halt so weitergelebt haben, wie sie geboren worden sind. Und im Endeffekt ändert sich gar nichts. Viele sind im Nachhinein auch nicht glücklicher wie vorher und das viele spielt sich halt auch im Kopf ab. Gelingt es dir denn, ich weiß von sehr vielen Transsexuellen, dass sie zu dem Körper, in den sie hineingeboren wurden, ein sehr schlechtes Verhältnis haben, logischerweise. Ja. Und insofern auch keine Sexualität erleben können. Kannst du denn mit deinem Penis, mit deinem männlichen Geschlechtsorgan Sexualität schön für dich erfahren? Momentan noch, ja. Ich weiß halt nicht, wie es in ein paar Jahren ist. Also jetzt momentan geht's noch. Das geht noch. Ich weiß noch nicht, wie es bei den anderen angefangen hat. Bei mir fing es an, irgendwann mal halt diesen Pummel anzuziehen und dann rumzurennen. Und irgendwann hat sich das mal weiterentwickelt, dass man halt immer einen Schritt mehr machen wollte. Und ja, dann irgendwann kam das dann zur Hormonbehandlung und Hast du auch eine psychotherapeutische Beratung hinter dir oder bist du da dabei? Die hatte ich gemacht, aber dann wieder abgebrochen, weil die kommt eigentlich nur in Frage, wenn man halt die Totaloperation in nähere Absicht zieht. Achso, ja. Jetzt war aber das Problem, weswegen du vermutlich angerufen hast, die Mutter, ne? Ja. Hat sie überhaupt keine Ahnung, was mit dir los ist? Ahnt sie? Also auch nicht so hauchdünn irgendwie? Ja, also ganz früher hat sie mal gedacht, ich wäre so ganz normal schwul und so wie sowieso jeder Vierte. Und ja, und irgendwann fing ich dann an, mich femininer zu kleiden und habe dann auch mal mit ihr darüber geredet. Und sie fand das immer ganz toll, wenn irgendwelche Veranstaltungen waren, Travestie hin und Travestie her. Ja, und hat immer mehr weitergebohrt und aber ganz genau Bescheid wissen tut sie halt nicht. Ne? Aber sie hat Geburt. Das heißt, sie wittert wahrscheinlich schon was. Ich weiß es nicht. Also ist sie unfreundlicher geworden zu dir? Nein, ganz im Gegenteil. Nee, nee. Was ist gehalten? Mal bitte den Telefon nur relativ still. Es knackt immer so in der Leitung. Ah, alles klar. Nee, also sie ist nicht unfreundlich geworden. Ganz im Gegenteil. Ist normal geblieben eigentlich. Dieses ist ja eigentlich eine gute Voraussetzung. Ne? Eine gute Voraussetzung, ihr die Wahrheit zu sagen. Sie ist so ganz allmählich vorbereitet und du kannst jetzt schon daraus interpretieren, wie sie bisher reagiert hat, dass sie sich nicht radikal von dir abwenden wird. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht. Ne? Ich denke mal nicht, ne? Welche Angst hält dich denn davon ab, zu ihr zu sagen, hier, pass auf, Mutti, ich habe das und das vor und ich muss jetzt mal wirklich ganz offen mit dir reden? Ich weiß es nicht, also kommt oft vor, dass jetzt so gerade wenn im Fernsehen irgendwelche Reportagen laufen oder so, dass sie dann mal gemeinsam davor sitzen, sich das angucken und sie guckt sich das nur noch an und aber irgendwie sie äußert sich dann auch nicht so. Ich stelle dann halt immer Fragen oder so oder stell dir mal vor und hast du mal gesehen und sie äußert sich dann auch nicht weiter zu und verdrängt es doch ein bisschen. Also. Gibt es einen Vater auch noch? Ja. Wohnen die zusammen, die beiden? Ja, aber die haben nicht so ein gutes Verhältnis. Also. Ich möchte dich wirklich nur ermuntern und ermutigen, Franziska. Ich glaube, dass dir ein Stein vom Herzen fallen wird. Und es sicher sehr einfach sein wird, dann auch quasi als Freundin, als Verbündete deine Mutter zu haben, wenn du es ihr gesagt hast. Es hört sich wirklich so an, als würde deine Mutter dem gegenüber schon sehr tolerant reagieren. Mach es vor der Operation auch. Unbedingt, weil das vielleicht ist sie sogar noch viel enttäuschter, wenn sie es hinterher erst quasi dann mitbekommt. Sie bekommt es dann ja mit, es geht ja gar nicht anders. Also such eine gute Stunde aus, wo ihr beide alleine seid und sag es ihr. Nimm alle Kraft zusammen. Wirklich, ich bin sicher, dass es dir sehr gut tut hinterher und der ganzen Sache ist es nur dienlich. Ich drücke dir die Daumen. Ich danke dir. Franziska, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt ist nochmal Bildtelefon dran. Nochmal, Savoy, Köln, die Lesben-Disco, die Lesben-Schwurfen. Und jetzt ist Christine 21 und Katrin 20 da. Ihr beiden. Ja, hallo. Ja, ihr beiden. Hi. Ja, hallo. Was ist denn euer Thema? Ja, wir wollten von unserer Coming-out-Geschichte erzählen, ja, sozusagen. Also ihr seid 20 und 21 Jahre. Du bist mit, ja. Du bist Christine, mit der ich jetzt spreche? Ja, ich bin Christine. Du bist Christine. Erzähl ja, von deinem Coming-out. Ja, ich komme eigentlich von der Mosel. Mhm. Und habe mich da, also vor etwa 4 Jahren, heftigst in eine Frau verliebt, also im Vorpraktikum einer Erzieherausbildung. Und bin dann in ein Internat nach Köln gezogen, mhm, für 2 Jahre. Ja. Und dort wurde mir so langsam klar, dass irgendwas mit mir in Anführungsstrichen nicht stimmt. Ja. Und habe mich da unbewussterweise mit der Katrin sehr befreundet, die hier neben mir sitzt. Die war auch in dem Internat? War auch in dem Internat. Und bin dann zu ihr gegangen, wir haben dann so uns unterhalten, sehr tief sozusagen, ja, mhm, und ich habe dann das Thema ein bisschen gelenkt und meinte dann irgendwann so, ja, ich bin lesbisch. Aha. Und sie meinte nur, ich auch, und ey, ich bin dann so fast vom Bett gefallen ungefähr. Hattet ihr wenigstens zusammen ein Zimmer? Nein, wir hatten nicht zusammen ein Zimmer, das war auch noch so ein Thema. Da hast du zum ersten Mal ausgedrückt, ich bin lesbisch, das ist dir zum ersten Mal über die Lippen gegangen. Mhm. Ja, ganz genau. Also es ist mir zwar sehr schwer gefallen, ich habe da auch sehr lang gebraucht, um das zu verstehen für mich, aber... Seid ihr beide denn jetzt ein Paar geworden? Nein. Nein, das nicht. Kein Paar. Aber auf jeden Fall... Das haben wir alle gemeint. Für dich war das auf jeden Fall, für dich war das auf jeden Fall so der erste Coming-out-Schritt, es der Katrin zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Du hattest vorher diese Geschichte an der Mose, das war nur so eine Verliebtheit, da wurde nichts praktiziert. Nein, das war überhaupt nicht möglich. Ja, gibst weil du mir... Das doch sehr stockkonservativ ist. Ja, an der Mosel ist man selten lesbisch, zumindest nach außen hin. gibst du mir die Katrin mal? Ja, mach es, einen Moment. Hallo Katrin. Ja, hallo. Also die Geschichte habe ich ja gerade schon gehört. Die Christine hat dir gestanden, dass sie lesbisch ist. Und das war quasi ihr erster Schritt ans andere Ufer. Wie war es denn bei dir? Hattest du für dich das anders schon geklärt vorher? Nein, eigentlich überhaupt nicht. In dem Moment, wo die Christine mir gesagt hat, sie sei lesbisch, ist mir erstmal klar geworden, dass das auch mein Weg sein könnte und auch mein Weg ist. Und dann dem Moment aber auch erst. Ach, und dann hast du spontan gesagt, ich auch? Ja, das kam wirklich ganz spontan. Und dann sind mir auch verschiedene Dinge, also quasi wie Schuppen von den Augen gefallen, warum ich für eine Frau geschwärmt habe und dass es nicht nur eine Freundschaft für mich war, sondern auch eine Liebe. Und du hast... Das wurde mir alles in dem Moment erst klar. Ja. Hast du dich denn dann in die Christine verliebt? Nee. Nein. Da war nie mehr als tiefe Freundschaft. Aber es war doch sicher für euch beide dann sehr praktisch, dass ihr so eure, eure Gefühle austauschen konntet, über euch sprechen konntet. Ja, das ja, aber nie auf sexueller Hinsicht oder auf einer Liebesbeziehung. Nein, ist klar, ja. Ist das Coming-out ja mittlerweile so fortgeschritten, dass auch beispielsweise dein Umfeld, deine Familie, die Eltern, Freunde, alle Bescheid wissen? Also hier in Köln ja, aber da wo ich herkomme, ist es nicht raus. Aha. Also nur in dem engsten Familienkreis. Ja, das steht alles noch an, ne? Nö, eigentlich nicht. Ja. Weil ich habe kaum... Ja? Bist du verliebt im Moment? Ja. Gibt es eine Beziehung, eine Freundin auch? Oder? Ja. Gibt es? Und die ist wahrscheinlich. Schon seit einem Jahr. Schon seit einem Jahr. Und die ist wahrscheinlich auch schwufen heute Abend. Nee, die muss leider arbeiten. Ach, die Arme, dann grüßen wir sie mal herzlich. Vielleicht hört sie uns zu. Ja. Ihr beiden. Ganz herzliche Grüße. Unsere Sendung ist jetzt vorbei. Ich fand es auch schön, mit euch noch gesprochen zu haben. Und wünsche euch auch noch viel Spaß für die Disco-Nacht im Savoy. Ja, danke schön. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für heute und für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich sehr bei meinen Leuten im Hintergrund, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Peter Dunajski, Jeanette Krause, Tom Bildhauer, Heike Schmidt, Karl Park und Peter Ofsianowski. Und unsere Themen nächste Woche lauten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Unglücke. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich kriege es nicht über die Lippen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Dann sind wir nämlich wieder da, hier. Dann auch wieder mit einer offenen Talk-Radiosendung, mit einer offenen Telefon-Talkshow, 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Bye, bye, ciao.